In ihren Augen bist du rechtsradikal. Nur weil du anders denkst, sozial und national. Die Wahrheit wird bewusst von ihnen verdrängt. Jeder Punkt in stolzen Lügensumpf verschenkt. Uns wird es immer geben, für die Wahrheit zu streiten, ist unser Leben. Nichts und niemand hält uns auf. Deutsches Vaterland, wir geben dich nicht auf. Solange man unsere Väter Verbrecher nennt. Jeder dieses Land sein eigen nennt. Solange werden wir dagegen stehen. Lassen dieses Unrecht nicht über uns ergehen. Uns wird es immer geben, für die Wahrheit zu streiten, ist unser Leben. Nichts und niemand hält uns auf. Deutsches Vaterland, wir geben dich nicht auf. Immer geben, für die Wahrheit zu streiten, ist unser Leben. Nichts und niemand hält uns auf. Deutsches Vaterland, wir geben dich nicht auf. Uns wird es immer geben, für die Wahrheit zu streiten, ist unser Leben. Nichts und niemand hält uns auf. Deutsches Vaterland, wir geben dich nicht auf. Wir geben dich nicht auf. Wir geben dich nicht auf. Wir geben dich nicht auf.